السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. نعم، بارك الله فيكم. علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص، فبهذا العلم اشتهرت أذكار العلماء وارتفعت درجاتهم بين الناس كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاكه. والأول فرض كفاية، ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال هذا فرض كفاية ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهلا تشاغل به وإنما تبهرج عليه النفس، لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. بارك الله فيكم. المعنى في هذا الكلام أن الإنسان لا بد أن يكون عنده علم، ولكن العلم هذا لا يكون للمناظرة، لا يكون للمناظرة ولا يكون من أجل أمور أخرى، وإنما العلم يكون من أجل تحقيق الخوف والرجاء والرضا والصدق، وأن يكون هذا العلم لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا البارحة بارك الله فيكم أن الإنسان يتعلم لله سبحانه وتعالى وليس من أجل الناس، وأن الإنسان بعلمه يرقى ويخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى الله. أما ذلك العالم الذي إن تعلم الدين ما خاف الله فهذا لم ينفعه العلم، أما الذي انتفع بالعلم وينفعه العلم هو الذي تعلم دين الله سبحانه وتعالى وأخلص في دين الله وابتعد عن الرياء والسمعة. يعني لا يفهم من هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه الإنسان لا يعمل بالفقه، لا، وإنما يقصد أن الفقه الذي لا يولد الخشية والخوف والرضا والصدق والإخلاص إلى غير ذلك فهذا لم يأتي ثماره، إنه ما في ثمار لهذا العلم. بارك الله فيكم. قال استوب دي بوت الله ديم جنيدي جنديم ألبام هيتسجن Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah, und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wir haben gestern, barakallahu fikum, schon angefangen mit Auszügen aus Minhaj al-Qasidin. Und wir haben gestern über Wissen und was mit Wissen abhängt gesprochen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass man nach Wissen suchen muss und dass man natürlich diese Religion lernen muss. Das haben wir gestern, barakallahu fikum, erzählt und erklärt. Und heute machen wir weiter mit dem Wissen, was eigentlich das Wissen ist. Das heißt, was du von Verhalten zu deinem Schöpfer hast und das Wissen bezüglich die Bewegungen des Herzens. Was meinen die Gelehrten, wenn sie sagen Bewegungen des Herzens? Das bedeutet, die Situationen deines Herzens, indem du die Taten des Herzens, indem du Allah fürchtest, indem du Hoffnung hast, indem du zufrieden bist mit dem, was Allah dir gegeben hat, indem du wahrhaftig bist und Wahrhaftigkeit im Herzen hast, indem du Ikhlas für Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Herzen hast, Und das ist das richtige Wissen eigentlich, dass man Ikhlas hat, dass man Sidq hat, dass man Rida hat, dass man Raja hat. Und das ist die Basis des Tauhides in unserer Religion. Das heißt nicht, dass man nicht lernt, wie man betet, wie man fastet und sowas, nein. Sondern das heißt, man lernt, wie man fastet, wie man betet und wie man die Religion praktiziert. Aber ursprünglich, das kommt alles als sozusagen, das ist alles Wirkung des ursprünglichen Wissens, und das ist, wie du von Verhalten zu Allah hast und die Situation oder die Taten, die Bewegungen deines Herzens. Und deshalb haben die großen Gelehrten, wie zum Beispiel Sufyan al-Thawri, Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i und Ahmed, diese Gelehrten, die haben diese große Stufe oder Rangstufe zwischen Muslimin in dieser Dunya gehabt, weil sie das verstanden haben. Aber später haben diese Leute, die heißen vielleicht Fuqaha, haben sozusagen ihre Wirkung verloren. Warum? Weil sie sehr viel mit verschiedenen Themen angefangen haben und die haben das Eigentliche verlassen. Und deshalb gab es auch in bestimmten Zeiten Leute, die viel Wissen gehabt haben, aber leider, das eigentliche, das ursprüngliche Wissen hatten sie nicht gehabt. Und du siehst heute auch, zutage oder früher auch, du siehst Leute, die reden über verschiedene Themen in der Religion. Al-Dhihar, das heißt zum Beispiel, Al-Dhihar, was ist Al-Dhihar? Al-Dhihar ist, wenn man seiner Frau sagt, du bist für mich wie Rücken von meiner Mutter. Das bedeutet, du bist für mich wie meine Mutter. Und man darf nicht mit seiner Mutter, Barakallahu fikum, man darf nicht mit seiner Mutter verkehren. Und das heißt Al-Dhihar. Und das ist eine Sünde, dass man seiner Frau sowas sagt. Da muss man Sühne dafür machen. Oder Al-Li'an. Du siehst Leute, die reden über Al-Li'an. Al-Li'an ist, wenn man reinkommt zum Beispiel und der sieht, oder der hat Zweifel, dass seine Frau Zina begeht, wal-iyadu billah. Dass seine Frau Zina begeht. Dann, Barakallahu fikum, muss man, nur der Mann hat das gesehen, oder der behauptet das, der muss viermal bei Allah schwören, dass sie Zina begangen hat. Und die fünfte, wal-iyadu billah, der wird verflucht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Frau, die schwört viermal, dass sie keinen Zina begangen hat, und die fünfte, wenn sie schwört und die lügt dabei, dann hat sie Allah Zorn erweckt, wal-iyadu billah. Das ist Al-Li'an. Oder Sabak über Wettkampf, oder Rami über Zielen und Schießen. Da kommt man in verschiedenen Themen und da macht man großen Wirbel über diese Themen, aber da redet man nicht dabei über Ikhlas. Da redet man nicht dabei über Aufrichtigkeit, da warnt man dabei nicht vor Augendienerei oder, wal-iyadu billah, angeben. Und normalerweise Ikhlas ist Pflicht. Ist Pflicht für jede Person. Aber wenn er vielleicht nicht über andere Themen spricht, dann hat er keine Sünde begangen. Weil über solche Themen zu sprechen, es ist nicht Pflicht für jede Person, sondern das ist Fard Kifaya. Das ist eine Gemeinschaftspflicht für die Nation. Deshalb haben viele Leute sozusagen verlassen, was ursprünglich Pflicht ist, und die haben sich beschäftigt mit anderen Themen, die nicht Pflicht sind. Ein Kommentar vielleicht hier von mir. Jetzt ein Kommentar von mir zu diesen Worten, was hier sinngemäß wiedergegeben werden, Barakallahu fikum. Das merken wir auch heute in unserem Leben. Und das sehen wir heute auch. Manche, die behaupten, dass sie Wissen haben, die behandeln Themen, die überhaupt keine Wirkung auf unsere Ibadah, auf unsere Religion haben, sondern die behandeln andere Themen, die überhaupt nicht wichtig für die Muslimin sind. Und die verlassen, was wichtig für Muslimin ist. Schlimmer, dass Leute, die kein Wissen haben, um sich als Wissende sozusagen zu begeben, die fangen an, große Themen zu diskutieren, und dann gehen sie irre und lassen die anderen irre gehen. Und, wal-iyadu billah, am schlimmsten ist, das war alles Augendienerei. Und das war alles, wala hawla wala quwwata illa billah, mit Angeben, mit Riya verbunden. Derjenige, der richtiges Wissen hat, der braucht zwei Arten von Wissen. Unbedingt. Wissen, wie man zu Allah ist, und Wissen, natürlich, was man hier sagt und was man bespricht. وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ بُدِّلَتْ أَلْفَاظٌ وَحُرِّفَتْ وَنُقِلَتْ إِلَى مَعَانٍ لَمْ يُرِدْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ. فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة. يعني الفقيه هو اللي يعلم علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس. الفقيه هو اللي بيعرف آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. يعني الفقه يا أخوة عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإذا قلنا السلف الصالح، السلف هو من كان قبلك، هو سلفك من كان قبلك. فذلك لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون، عثمان ثم سلفنا الصالح. وقال لفاطمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كنت لك خير سلف، يعني كنت لك خير سلف يعني الذي سبق. والسلف الصالح هم بارك الله فيكم العصور الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهم الصحابة والتابعين وتبع التابعين ثلاث قرون، بقوله صلى الله عليه وسلم عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي خير الناس في هذه القرون وهم الصحابة رضي الله عليهم والتابعين وتبع التابعين الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وكانوا على الطريق السليم. فالسلف لم يرد بالفقه كما يريد البعض اليوم الذي هو فقط معرفة الأمور، أو يخصص في الفقه فقط معرفة الفروع والعلل، يعني معرفة هذه المسألة ما هي علتها وهذه المسألة ما هي علتها. لا، إنما اسم الفقه الفقيه كان الذي يعلم طريق الآخرة، يعرف آفات النفس، يعرف مفسدات الأعمال، ما الذي يفسد العمل، ويحتقر هذه الدنيا ويتطلع إلى نعيم الآخرة ويخاف الله في قلبه. يعني أولا الفقيه هو الذي يفقه، هو الذي يفقه دين الله سبحانه وتعالى قبل ما يعرف مسائل الأمور وآفات الأمور وعفوا وعلل المسائل. ولكن بعض الناس خصص الفقه فقط في جانب معين، والذي جعله جانب فقط تعرف المسائل. يعني مثلا تعلم، فلنأتي بمسألة الصلاة، ترفع يديك وتنزل يديك، الصيام كيف تصوم كيف تفطر. لا، الفقهاء الفقه عند السلف الصالح رضوان الله عليهم كان أكثر من ذلك، ما كان مخصص في هذه القضية وكان أعم، كان في ذلك بارك الله فيكم أعم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، الذي يزهد في الدنيا. هذا لا يعني يترك الدنيا، إنما يكون زاهد في الدنيا. قد يكون الرجل معه مليون ومليار ويكون زاهد في الدنيا، كيف؟ إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى. الراغب في الآخرة الذي يرغب في الجنة، البصير بدينه يعرف الإسلام، المداوم على عبادة ربه يعني هو يعبد الله سبحانه وتعالى، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، ما يتكلم في أعراض المسلمين ويتورع في الناس، ما يعطي حكم يمين وشمال، إنما يخاف الله سبحانه وتعالى، العفيف عن أموالهم، يعني ما يأكل أموال الناس بالباطل ويأخذ أموال الناس، إنما يعمل ذلك لله سبحانه وتعالى، الناصح لهم هو الذي ينصح للمسلمين، ينصح للمسلمين الخير. فكان إطلاقه اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. يعني الفتوى موجودة في الفقه ولكن كان هذا عموم مو مخصص فقط الفقه هو الفتوى، كما بعض الناس يقول لك هذا فقيه وهذا واعظ وهذا كذا، الأصل كل واحد. فثار من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد لعلم الفتوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. فبعض الناس اتخذ بارك الله فيكم فقط الفتوى وجعل فقيها وما عاد يتكلم في أمور الآخرة في أمور الجنة والنار وهذه الأمور، فالناس خصصوا الفقه الآن فقط في الفتوى، فصار الفقيه فقط يفتي، ولكن لما يتكلم مثلا عن الآخرة ويتكلم عن القلب ويتكلم عن كذا يظنوا أنه ما صار هذا فقيه. وهذا أمر بارك الله فيكم وهذا أمر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Der Autor sagt dann, und du musst es wissen, dass die Leute bestimmte Wörter nicht mehr wiedergeben, als was sie bedeuten. Das bedeutet, bestimmte Wörter hat man sozusagen anders verstanden, als was man ursprünglich will. Und manche Wörter, da benutzt man nicht an der richtigen Stelle, sondern in anderen Bedeutungen. Was unser Salaf, was unser guter Salaf, das nicht haben wollte. طيب بارك الله فيكم. Der Autor رحمه الله sagt, dass man über بارك الله فيكم erklärt, was er meint. Er sagt, unser Salaf, As-Salih, unser guter Salaf, Vorfahren, die haben bestimmte Wörter benutzt. Und die hatten eine andere Bedeutung als die Bedeutung, was die Leute später wollten. Als die Leute, was sie oder was sie später gesagt haben. Wenn man sagt, As-Salaf, As-Salih, As-Salaf, das sind die Leute, die vor dir waren. Das bedeutet deine Väter, Großväter, Großväter, Barakallahu fikum. Ja? Dazu Barakallahu fikum, As-Salih, das bedeutet, die sind gut. Weil Vorfahren, wenn du Vorfahren hast, es kann sein, dass manche von ihnen schlecht sind und dass manche von ihnen gut sind. Aber hier, wir reden über unsere Vorfahren. Wer sind unsere Vorfahren als Muslime? Die sind, Barakallahu fikum, wenn man das Wort As-Salaf As-Salih hört, die sind die drei Generationen, die ersten drei Generationen. Die Generation von Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Gefährten von Gefährten und Gefährten von Gefährten. Von Gefährten, das wird die ersten 300 Jahre. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Besten unter den Menschen sind in meiner Generation, in der nächsten Generation und in der übernächsten Generation. Aber dann kommen Leute und die werden nicht so sein wie diese Leute. Warum sind die Leute am besten? Weil sie den Islam praktiziert haben und weil sie gütige Muslime waren. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als eine Tochter von ihm starb, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, du bist auf dem Weg von unserem guten Salaf, Uthman ibn Maz'un. Weil Uthman ibn Maz'un davor starb, ein Gefährter starb. Und als die Tochter vom Propheten starb, der hat gesagt, Ilhaqi bi khayri Salaf. Also du bist sozusagen hinter dem besten Salaf von uns auch auf diesem Weg gegangen. Du hast diesen Weg genommen. Du hast das Leben verlassen. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte Fatima, radiallahu alaiha, Fatima, seine Tochter, der hat gesagt, ich war für dich oder ich bin für dich der beste Salaf. Ich bin für dich der beste Salaf. Dieser As-Salaf As-Salih, barakallahu fikum, der beste Salaf, diese drei Generationen, die haben damals bestimmte Wörter gehabt. Und diese Wörter haben Bedeutung gehabt. Die Leute später, die haben diese Bedeutung geändert. Zum Beispiel das Wort Fiqh. Al-Fiqh. Das Wort Al-Fiqh. Der Autor sagt in diesem Zusammenhang, Al-Fiqh hat eine andere Bedeutung gehabt in diesen drei Generationen. Aber die Leute, die haben das sozusagen eingeengt, dass sie gesagt haben, dass man die Themen kennt und die Begründung von diesen Themen. Das bedeutet in Haram und Halal. Das bedeutet in Verboten und Erlaubt. Aber Al-Fiqh hat das nur spezialisiert in halal und haram. Aber normalerweise der Fiqh ist größer als in halal und haram. Ist größer, oder sage ich jetzt, weit, das Spektrum vom Fiqh ist mehr als nur verboten und erlaubt. Und er sagt, der Autor hier, Al-Fiqh war damals, dass man den Weg zum Paradies kennt. Dass man weiß, was die Seelen, was man von Krankheiten hat, wie man die Taten sozusagen annulliert. Und dass man weiß, wie diese Dunya unwichtig ist. Und das wird nicht unwichtig, sondern, barakallahu fikum, keinen großen Wert hat, diesseits Leben. Und dass man immer will, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, und dass man ins Paradies kommt und dass das Herz Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und diese schönen Wörter von dem Autor, die sind sehr wichtig zu verstehen. Nicht, dass manche denken, Fiqh heißt nicht, dass man halal und haram, erlaubt und verboten kennt. Doch, das gehört auch zum Fiqh. Aber das ist nicht nur dieses Thema, sondern das ist mehr. Fiqh in der Religion, Wissen, Verstehen. In der Religion heißt, dass du deinen Weg bestimmst, dass du weißt, was richtig für das Herz ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetest, indem du auch kennst die Themen und indem du auch die sozusagen die Religion kennst und du weißt, was richtig, was falsch ist, damit auch dein Herz gut wird. Und deshalb sagt Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, derjenige, der Faqih ist. Al-Faqih, derjenige, der viel Wissen hat und der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Der sagt, der ist derjenige, erstens. Das ist jetzt Faqih. Wer versteht die Religion richtig? Erstens, der ist derjenige, der Wissen hat und die Religion versteht. Der ist enthaltsam in dieser Dunya. Was wird enthaltsam in Dunya? Also der lebt nicht für die Dunya, sondern der nutzt diese Dunya für Al-Akhira. Zweitens, der will das Jenseits haben. Oder der will unter den Gewinnern sein im Jenseits. Erfolg haben im Jenseits. Das heißt, der tut in diesem Leben, damit er ins Paradies kommt. Drittens, der ist derjenige, der die Religion richtig kennt und Wissen in der Religion hat. Viertens, der ist derjenige, der Allah anbetet und richtig anbetet. Das bedeutet, der macht, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Fünftens, der ist derjenige, der Allah fürchtet, Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, und der lässt die Muslime verschont sein von seiner Zunge und von seiner Hand. Der verschont die Muslimin, weil er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Der nimmt nicht die Gelder von Muslimin, der nimmt nicht die Gelder von den Leuten. Und der gibt den Leuten Nasiha. Das ist ein richtiger Faqih. Das Wort Faqih, es ist nicht das Wort bezüglich jemand, der Fatwa gibt, sondern das ist umfangreicher als Fatwa. Fatwa gehört dazu, aber umfangreicher ist das. Nicht wie manche, die nur Fatwa geben, aber im Herzen, und dass sie Al-Akhira kennen, das haben sie nicht. Das ist nicht Faqih, derjenige, der so ist. Allah al-Thani al-Ilm. كلمة العلم فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار zweitens das Wort Wissen, das Wort, das Wissen, das Wort العلم. Wir haben früher, das Wissen war, dass man Wissen über Allah hat, über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala hat, über die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala Wissen hat, dass man weiß, wie man Allah anbetet. Das ist das Wissen eigentlich. Aber die Leute haben das nur sozusagen geengt, nur in den Themen von Fiqh. Da wird manche, die wissen nicht Tafsir, die kennen nicht die Hadithe, weil sie nur Fiqh haben, dann denken sie, die Leute, die haben Wissen. Nein, das Wissen ist mehr als Fatwa zu geben. und eine Antwort zu geben. التوحيد وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيثمر ذلك التوكل والرضا وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول وذلك من المنكرات عند السلف. التوحيد يا أخوة انتبهوا كلام جميل. قال التوحيد جعلوه الناس هو مسائل الكلام يعني مثل الفلسفة وهذه الأمور وأتوا إلى مسائل يعني دخلوا هل يتكلم الله ولا ما يتكلم الله ودخلوا في أمور كثيرة ما كانت هذه عند السلف. عند السلف كانت الأمور أن تعرف ربك وأن تعبد الله سبحانه وتعالى بلا وسائط وتتخذ الأسباب في التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت ربك وعبدت الله سبحانه وتعالى توكلت على الله سبحانه وتعالى واطمأن قلبك ورضيت بالله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد. الله هو الخالق والرازق له الصفات العلى والأسماء الحسنى وأعبده سبحانه وتعالى بلا واسطة. هذا هو التوحيد أصلا وهذا الحمد لله الذي ندعو إليه. ولكن بعض الناس جعلوا التوحيد ومسائل الكلام ودخلوا الفلسفة في التوحيد وبدأ يدخل فاضطر السلف رضوان الله عليهم للرد عليهم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول قال الله يعني الله قال. السلف أخذوا هذه المسألة كما هي. أما هذا قال لا إذا قلت قال الله أنت تقول الله عنده كلام فإذا قلت كذا وحولوا الأمور وكذا وأخطأوا المسائل فدخل التوحيد في باب آخر غير الباب اللي كان عنده. بل بعضهم التوحيد مثل المعتزلة التوحيد عندهم نفي صفات الله والعياذ بالله. أما التوحيد عند السلف هو أن تعرف ربك وأن تعرف أن كل الأمور من عند الله وأن تعبد الله سبحانه وتعالى من دون واسطة. بس تغطي الضغط التوحيد. التوحيد باي سلف باسوت سوفيشتين بس من فايس alles kommt von Allah سبحانه وتعالى und dass Allah unser Gott ist dass wir Allah allein und einzig anbeten ohne Vermittler und das blüht in deinem Herzen das bewirkt dein Herz dass du auf Allah vertraust dass du zufrieden bist mit dem was Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt. Aber später haben die Leute das anders gemacht und der Tauhid haben sie angefangen zu philosophieren. Bei Al-Mu'tazila zum Beispiel, bei Al-Mu'tazila, eine Sekte, die sehr schlimm ist, die haben den Tauhid so verstanden, dass sie die Namen Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet haben. Wal-Iyadu billah. Oder manche, die haben angefangen, hier anders zu machen. Das bedeutet nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will, zum Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu Musa. Das steht so im Koran. Allah sprach zu Musa. Dann kamen diese Leute, die haben gesagt, nein, du darfst nicht sagen, Allah sprach zu Musa. Und die haben angefangen zu philosophieren und so weiter. Dann waren unsere Salaf gezwungen, dass sie die Sache erklären. Aber normalerweise, was ist Tauhid? Tauhid ist, du kennst, dass Allah dein Schöpfer ist, dein Herr ist, der hat dir alles gegeben. Allah hat die vollkommenen Eigenschaften und die schönsten Namen subhanahu wa ta'ala. Niemand ist wie Allah und wir beten Allah an, ohne Vermittler, mit Wissen, das ist alles. Aber weil diese Leute angefangen haben, die Sache anders zu machen, dann waren die Salaf, barakallahu fikum, gezwungen, dass sie erklären. التذكير والذكر اللفظ الرابع التذكير والذكر. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. على كل هذه الرواية فيها شيء يعني فيها خلاف ولكن فنقلوا ذلك شوفوا الناس نقلت ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت كما يقولون أن يوسف عليه السلام حلت كته وأنه رأى يعقوب عضا على يده وأن داود جهز أوريا حتى قتل فمثل هذا لا يضره سماعه أصلا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق وعامة الحاضرين أجلاف بواطنهم مهشوة بالشهوات وحب الصور فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم فيشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى وفي هذا ضرر عظيم. وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى. المقصود هنا بارك الله فيكم مسألة عظيمة أن التذكير والذكرى هي أن تذكر الناس الله سبحانه يعني تذكرهم بالله تذكرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تذكرهم بالقرآن تدعوهم إلى الخير تدعوهم إلى مجالس العلم إلى طلب العلم. هذا هو التذكير أن تعظهم تكلم عن الجنة عن النار وليس كما فعل بعض الصوفية. ماذا فعلوا؟ أصبح عندهم مجالس الذكر يجلسوا ويتكلموا على قصص قال الشيخ وفعل الشيخ وفعل فلان وفعل فلان ويأتوا بقصص مكذوبة وبعدين يشطحوا. ما هو الشطح؟ يبدأوا إما الذكر هي يسموه مجالس الذكر حي حي حي حي حي هو هو هو هو هو أو تشوف واحد هو يتكلم الشيخ يقع والتاني يقع وهذا يؤذي العوام مثل القصص هذه المكذوبة ويبدأوا يكذبوا. قال لك أبو بكر لما سمع النبي قال له إيمانك مثل ضرب على يده فبقى 3 أيام هايم وشموا الجذبة الجذب. وقال لك يوسف عليه السلام وواحد قال النبي يأتينا ويجلس معنا واحد الآن هذا اسمه ناظم قبرصي في زماننا قال لك يتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتليفون بيطمن على أخباره وبيأخذ منه إذن وفي السودان يطلع لنا النبي للمجالس وبيحكي معهم ومدري وين يأتيهم إبراهيم عليه السلام وأحيانا موسى وأحيانا عيسى وأحيانا جبريل. فنسأل الله السلامة. وفي ناس انتبهوا للكلام قال وفي ناس ما يفهم جيف فيأخذ اللي بقلبه اللي بيحبه من هذا الكلام من هذه القصص ويبدأوا لهم محبة الله ومحبة الكذا ويغش الناس والله يغش الناس يأتيك بقصص اليوم يطلع في التلفزيون مثل هؤلاء تروهم. هذا كلام ابن قدامة هذا كلام ابن قدامة واختصر هذا الكلام من كلام ابن الجوزي يعني هذا من حوالي كم سنة قبل تقريب 1000 سنة الكلام كان عندهم هكذا. فإذا رأوا ما عندنا اليوم طلع لك واحد ويزتلك قصة كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كذا ويبدأ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الرجل اللي أحد الصحابة راح روى سمع حديثا عن فضائل سور القرآن فذهب بحث عنه حتى وصل إليه قال له يا شيخ أنت حدثت هذا الحديث؟ قال له إيه؟ قال له ممن سمعته؟ قال له يا ولدي رأينا الناس ما تقرأ قرآن فكذبنا يعني ألفنا لهم كم حديث في الخير كان يقرأ القرآن وطلع كذاب والعياذ بالله. فانتبهوا يا أخوة قال هذا تشتمل على المحبة والوصال وعامة الحاضرين عندهم شهوات وكذا فيأخذوا الذي يريدون. فلذلك بعضهم قال لمحبة لله ترك الفلاحة ترك الشغل تبعه وجلس في المسجد وصار يعمل هذه حي حي حي حي هو هو هو وما عاد يعمل شيء في الدنيا. قال لك هو يعبد الله وهو إنسان صالح في كما في المساجد في بعض البلاد قال لك رجل صالح هذا معه هيك عصاية وتروح تبوس إيده تعطي فلوس ويدعو لك. فنسأل الله السلام. أما الذكر والتذكير والتذكير بالله وبالخير وليس أن الإنسان يحكي للناس قصص. عمر بن الخطاب رأى قاصا أخذ الدرة ونزل فيه قتل ضرب نزل فيه بارك الله فيكم ضرب سبحان الله بس الله السلام بارك الله فيكم دس فيه تفوت بس دي لوتي سويت وزاقن ففلشت هابن إز دس فوت إرمانن und الله إرفينن إرمانن und الله إرفينن. الله سبحانه وتعالى ذكر إرئمري فإن الذكرى وده إرمانه فإن الذكرى weil die Ermahnung oder nämlich die Ermahnung تنفع المؤمنين hilft den Gläubigen, nutzt den Gläubigen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn ihr an die Gärten vom Paradies vorbeikommt, dann sitzt, dann hat er sitzt, dann sagt man, welche sind? Er hat gesagt, die sind die Treffen, in denen die Leute Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Obwohl dieses Hadith, barakallahu fikum, nicht ganz jetzt richtig ist, aber allgemein. Das heißt, erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala allgemein heißt, dass man Koran und Sunnah beibringt, dass man lernt, dass man zum Unterricht kommt. Nicht, wie manche Leute unter Erwähnen Allah oder Majlis al-Dhikr verstanden haben, dass sie Geschichten hören über ihre Sheikhs und dann fangen sie an, sich zu bewegen, wie diese Sufis, hai, hai, hai, hai, und dann am Ende der geht auf den Boden. Sagt man, was ist los mit ihm? Der sagt, der ist unmächtig geworden. Warum? Er hat gesagt, vom Iman, vom Glauben. Die sagen nicht, Allah sagt. Du sagst ihm, Allah sagt, der Prophet sagt, bewirkt ihn gar nicht. Aber du erzählst ihm eine Geschichte von einem, sozusagen von einem großen Teufel, von diesen Teufeln, der war im Meer und ich weiß nicht, was er getan und so weiter, dann bewirkt das ihn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und deshalb sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, der sagt, und manche von diesen Leuten erzählen nur Geschichten, die nicht von Sahaba und Tabi'in und nicht von Propheten sind, sondern egal welche Geschichten. Und manchmal sind diese Geschichten gelogen. Die sind erfunden. Wie manche, die haben gesagt, Yusuf alayhi salam, der hat so unter seinem Kleid geguckt, dann hat er seinen Vater Jakob gesehen, der hat seine Hand gebissen, Jakob alayhi salam. Und Dawud hat etwas gemacht und die erzählen viel Lügen, wal'iyadu billah. Sagen ja, Geschichten, die bewirken die Leute. Geschichten, die die Leute bewirken, müssen vom Koran und Sunna sein oder von Gefährten, von unseren Propheten und Gefährten von Gefährten, die einen Nutzen haben. Nicht Geschichten, die gelogen sind, wal'iyadu billah, oder diese Bewegungen, was die Leute machen. Und die meisten Leute, die sitzen in solchen, die nennen das Majalis Dhikr oder die nennen das, wie heißt denn das? Suhba. Nennen das Suhba, wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Die meisten, die sind Leute, die kein Wissen haben. Und da betrügt man diesen Leuten, indem man sagt, die Liebe zu Allah. Wallahi, ich sage dieses Wort und ich habe sofort im Kopf, wie in der Kirche, ja. Der kommt, der liebe Gott, liebe Gott. Und dann redet er, der liebe Gott hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Was ist das von lieber Gott? Möge Allah uns bewahren. Kreuzigung, sein Sohn und Lieb. Möge Allah uns bewahren. Ja, barakallahu fikum, aufpassen. Manche haben das von den Christen übernommen übrigens, diese Sufis. Und die erzählen Geschichten über Liebe und sowas. Du sollst erstmal den Scheich lieben und Begierden im Herzen. Und die meisten sind keine wissenden Leute. Dann nehmen sie nur, was ihnen gefällt von diesen Geschichten. Und die machen das sehr schlimm. Und dann, was fangen sie an zu machen? Die fangen an zu schreien. Ah, ah, so. Oder manche, hei, hei, hei, hei, hu, hu, hu. Und die fangen hu, hu, hu, hu, hu. Und am Ende, back, der kommt auf den Boden. Was ist los? Durch sein Iman. Durch sein Iman kommt er auf den Boden. Und dann fangen sie an, Geschichten über Abu Bakr und Umar zu erzählen. Abu Bakr hat sich einmal auf den Kopf geschlagen und er war 3 Tage in der Wüste. Der war wie verrückt. Abu Bakr war 3 Tage wie verrückt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Verrückten recht leiten. Ja, das sind diese Sachen. Die Sufis heute reden. In Deutschland gibt es sehr viele. Wenn du mit ihnen redest, dann siehst du. Deshalb sagt der Autor dann, diese Sachen, was der Autor sagt, die waren vor 1000 Jahren ungefähr. Wenn er jetzt sieht, was wir hier haben, in den Moscheen und zwischen den Leuten. La haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum, dann sagt er, manche, die behaupten, wenn sie diese Hu, Hu, Hu und sich bewegen machen, dann die denken, dass sie so Allah lieben. Und wir wissen, dass das sehr schlimm ist, was sie tun. Und deshalb haben manche Leute ihre Arbeiten verlassen und alles. Und die machen sowas, dass sie Allah lieben, deshalb sitzen sie nur in der Moschee. Deshalb machen sie nur diese Hu, Hu, Hu. Und die haben alles verlassen. Und das sehen wir heute in vielen Moscheen. Du siehst manche Leute, die sitzen nur in der Moschee. Und ich habe das manchmal mit Auge gesehen. In Syrien zum Beispiel, in der, dieser Umayyaden-Moschee. Es gibt einen Mann, der alt ist, der ist blind und der hat so einen Stock. Und du kommst, du gibst ihm 100, 200 Lira, dann macht er für dich Dua und er schlägt mit seinem Stock auf dich. Wie in der Kirche, wie sie das machen. Wal-iyadu billah. Und die Leute, die sind keine, die haben keine Ahnung. Die gehen zu ihm. Du siehst so einen Berg von Geld neben ihm. Möge Allah uns bewahren. Bissal barakallahu fikum. Zikr heißt nicht, dass man lügt, was man wir im Fernseher heute sehen auch. Geschichten erzählen und Geschichten, die gelogen sind. Nein, Geschichten werden uns nicht weiterbringen. Sondern was uns weiterbringt, die richtige Ermahnung von Koran und Sunna, wie Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran gesagt hat. اللفظ الخامس الحكمة والحكمة هي العلم والعمل به في ديننا وضع الشيء في مكانه وهي الحكمة السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة هي العلم والعمل به قال ابن قتيبة رحمه الله لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم يروح للطبيب وروح الحكيم ويروح للمنجم اللي بيقرأ لهم بيديهم يقول لك الحكيم الرجل الحكيم ما صحيح هذا فيها زمانهم زماننا الآن أنا الأمور اختلطت صار كل واحد نسأل الله السلامة بارك الله فيكم das Wort الحكمة das Wort الحكمة das Wort Weisheit. Weisheit oder Sunna in der Religion, Hikma bei uns ist, dass du die richtige Position nimmst und dass du die richtige Position kennst. Und weil Hikma im Islam ist, dass du Wissen hast und du lebst nach diesem Wissen. Du hast Wissen und du lebst nach diesem Wissen. Das ist Al-Hikma. Nicht, was manche Leute denken, wala hawla wala quwwata illa billah, wenn du Arzt bist, dann bist du sofort Hakim. Bis jetzt in unseren Ländern, einen Arzt nennen wir Hakim. Aber ist er Hakim, wenn er Koran und Sunna nicht kennt? Ist er Hakim, wenn er nach Koran und Sunna nicht lebt? Oder manche, die nennen das diese Wahrsager, Weisheit und sowas, die haben. Nein, Ibn Qutaybah sagte, ein Mann hat keine Weisheit, solange dieser Mann kein Wissen oder keine rechtschaffene Tat hat. Also willst du Weisheit haben, dann solltest du Wissen in der Religion haben und dieses Wissen praktizieren. So hast du die richtige Hikma. إذن بارك الله فيكم هذه الكلمات شوفوا كيف كان معانيها وكيف حولها الناس هذا قبل ألف سنة ولكن الآن حولت الأمور كلها صارت غير فنسأل الله السلامة بارك الله فيكم زيد من يا Früher, das wird zur Zeit von Salaf, in diesen drei Generationen, haben diese Wörter andere Bedeutung gehabt. Nach 400 Jahren, 500 Jahren hat man diese Wörter sozusagen gefälscht. Was sagen wir heute? Deshalb sollte man aufpassen. وَعْلَمْ أَنَّ الْعُلُومَ الْمَحْمُودَةِ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ الأول محمود إلى أقصى غاياته وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة وهو البحر الذي لا يدرك غوره وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم والقسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء فكن أحد رجلين إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك فاكم ترجم أول العلوم العلوم نوعان: علم الآخرة وعلم الدنيا كما ذكرنا. فعلم الآخرة كله محمود، ولكن فيه العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله والحكمة من أن الآخرة خير من الدنيا، هذا اللي فيه السعادة، وهذا هو البحر، علم الكتاب والسنة، علم الدين. ولكن الآخر هي العلوم الكفائية اللي هي في الدين مثل المواريث وما المواريث، وفي الدنيا مثل واحد يصير خباز، فلاح، مهندس إلى غير ذلك. ولكن الذي هو محمود والذي هو العلم الحق هو العلم بالله سبحانه وتعالى. وكن أحد الرجلين، إما أنك تفرغ لنفسك فتتعلم، وأن تتفرغ بعد أن تتعلم أنت لغيرك. وهذه مصيبتنا اليوم في زماننا، كل واحد ينظر إلى الآخرين وينتقد الآخرين وينسى نفسه، يعني يشتغل بالذي ليس عليه ويترك الذي عليه. عليه أن يشتغل بنفسه قبل أن يشتغل بغيره، ولكن هو بيروح بيشتغل بغيره قبل أن يشتغل بنفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. Das Wissen hat zwei Arten. Eine Art von Wissen, das ist gelobt. Und das ist das beste Wissen. Und das ist, dass du Allah kennst. Seine Namen, seine Attribute, seine Taten. Dass du die Weisheit hast. Warum die Al-Akhira, warum das jenseitiges Leben besser ist als diesseitiges Leben. Und das ist durch dieses Wissen, das wird Wissen von Koran und Sunna, kommst du ins Paradies und tust du das Richtige. Und das ist ein Meer, und du brauchst immer von diesem Meer Wissen zu bekommen. Und wenn du dieses Wissen hast, dann hast du gewonnen. Das andere Wissen ist das Wissen sozusagen, was nicht Pflicht ist für dich, sondern das ist das Wissen, was Pflicht ist für die Gemeinschaft, oder das weltliche Wissen. Das ist auch in Ordnung, aber nicht wichtiger als Wissen in der Religion. Und das ist unser Problem heute. Die meisten, die lernen heute für die Welt, und die nehmen das Wissen, das weltliche Wissen, und die nehmen nicht das religiöse Wissen. Die lernen nicht Tauhid und Aqida, die lernen nicht über den Glauben, die lernen aber über Euro und Gold und Silber. Die meisten Leute, die wissen nicht, wie das wichtig ist, dass man erstmal den Islam lernt und dann die anderen Sachen. Dann sagt der Autor etwas sehr Schönes. Das ist eine große Empfehlung für uns alle. Er sagte: فَكُنْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ, sei einer von diesen beiden. إِمَّا مَجْغُولًا بِنَفْسِكْ, das bedeutet, kümmere dich um dich selber in der Religion. Oder kümmere dich um die anderen, wenn du die Religion selbst gelernt hast. Das wird entweder richtiger Gläubiger, der den Islam praktiziert, oder ein Lehrer, aber der den Islam kennt. Das sind die Besten. Das oder das. Alles andere ist nicht. Unser Hauptproblem heutzutage ist anders aber. Die Leute, die gucken, was die anderen tun, und die kritisieren die anderen und die reden über die anderen, aber die vergessen sich selber. Und das ist katastrophal. Lerne erstmal und mach für dich gut und dann für die anderen. Weil die Religion eine Basis hat, das heißt Wissen. Und du musst selber Wissen haben, damit du auch den anderen etwas Gutes beibringen kannst. Sonst hast du viel verloren. Qal: وإياك أن تشتغل بما يصلح قبل غيرك قبل إصلاح نفسك. واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. وسيأتي ذلك إن شاء الله في ربع المهلكات. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك. فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه، ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره. الله أكبر. وكن احنا بنعرف عربي. فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك، وراعي التدرج في ذلك. فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. هذا كلام العلماء، ولو حاولنا نخرج مثل هذا الكلام الآن في هذا الزمان قليل من يستطيع يقول مثل هذه الألفاظ الرائعة. انتبه يا أخي، قال لا تشتغل بإصلاح غيرك قبل نفسك، يعني قبل ما أنت تطلب من الآخرين اطلب من نفسك، قبل ما ترى عيوب الآخرين انظر إلى عيوبك، لا تطلب من الناس وتنسى نفسك، لا تكن قنطرة من أجل الآخرين، إنما أولا أنت، لأن القنطرة إذا كانت على الجسر مسى عليها الناس قد تقع، فأنت تقع والآخرين والآخرون نجوا، لا لا تكن هذا. ثم اشتغل بإصلاح الباطن بتطهير النفس والقلب، يعني هل لما نتكلم نحن مع الناس يقول لك شوف فلان يفعل شوف فلان أكيد هذا قلب غير نظيف، طيب هل نظرت إلى قلبك عندما فكرت بالناس وعندما نظرت إلى الناس؟ فاشتغل بباطنك قبل الاشتغال بالظاهر، بمعنى يعني ابعد قلبك عن الحسد والرياء وهذه الأمور، ثم أصلح ظاهرك، لأنه إذا صلح القلب سيصلح الظاهر أكيد. أما إذا الظاهر كان صالح، مو ضروري، ليس من الضروري أن يكون القلب صالح، ولكن صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن. قال ولا تتفرغ بفروض الكفايات قبل ما تتفرغ بفروض العين، ففرض العين أنك تطهر قلبك، وفرض الكفاية تعمل بالحساب والطب إلى غير ذلك. قال لأنه كثير من الخلق سيفعل هذا الأمر، كثير من الخلق سيفعل هذا الأمر، يدرس طب ويعمل حساب ويعمل كذا، إنما أنت أولا أنت ثم انتبه هنا. قال فالذي يطلب صلاح غيره قبل نفسه، يعني بده يحسن الناس، مثل بعض الناس يقول لك الأمة يجب أن الدولة الإسلامية وأن نرجع إلى الأمة وتنظر إليه، هو لسه صلاة ما يستطيع صلي في الجماعة، ويريد الأمة الإسلامية تقوم، أي أمة هي اللي تقوم بأمثالك؟ والله لن تقوم بأمثالك لو كان منك 5 مليار، إذا العالم 5 مليار ومنك 5 مليار والله لن تقوم، نسأل الله السلامة. فهنا قال هذا الذي يطلب صلاح الغير وينسى نفسه هو مثل الإنسان اللي تحت ثيابه عقارب، العقرب ينبغي يموت يقتله، وفي جاره مثلا عنده ذباب يعمل ذباب، ابعد الذباب عنك، ولكن الذباب ما تضره، وإذا إجا عليه 1000 ذبابة ما الذي، أما أنت عندك عقارب، فهذا هو الإنسان الذي يكون هو غير نظيف من الداخل ولا من الخارج، ويعيب فقط على الآخرين، وقبل ما يبدأ بالآخرين يجب عليه أن يبدأ بنفسه، ولكن يفعل العكس. هذا يسميه العلم اشتغل بالذي ليس عليه وترك الذي عليه. وإذا تفرغت، الله أكبر، قال فإذا تفرغت من نفسك وتطهير، يعني إذا صار قلبك طاهر وكذا وكذا وما أبعد ذلك، يعني هذا مو بعيد، فاشتغل بفروض الكفاية، بعدين شوف فروض الكفاية، فابدأ أولا بكتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الأصول، تعلم القرآن، تعلم التفسير، تعلم هذه الأمور، بعد ما تتعلم هذه الأمور تعلم الأمور الأخرى. فلا تستغرق عمرك في فن واحد، لأنه العلوم كثيرة، لكن حاول تأخذ المهم من العلوم بحيث تكون عندك. طبعا هذا اللي طلبت العلم. أما العوام دينهم مصالحهم، العوام دينه مصلحته. يعني العوام الآن لو ذهب لإمام قال له يا شيخ أنا والله يعني عندي المحل مو كويس وما يشتغل وكذا، فأريد يعني تفتيني أبيع خمر، فأقول له يا ابني إذا اضطررت لا بأس بيع خمر وخنزير. قال لك والله يا أخي هذا الإمام عنده علم، والله يا أخي رحيم، والله يا أخي هذا الإمام ما شاء الله يا أخي فهمان. اجل عند إمام مساكين حال حالنا، قل له حرام أعوذ بالله، إن الله حرم الخمر وبيعها وأكل ثمنها، لعن الله بائع الخمر. قل لك يا لطيف شو هذول المتشددين، والله ما عجبني يا أخي. ويبدأ بقصقص ليس حتى يفرجي حاله أنه فقط أنه على حق، ولكن لا يحق إلا الحق، ويبقى ويزيغ الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. Sehr schöne Wörter, sagt der Autor hier. Ich denke nicht, dass wir in dieser Zeit solche Leute haben, die solche Wörter sagen können. Was hier, barakallahu fikum, was hier gesagt wird. Und zwar, der sagt, sei einer von beiden, kümmere dich um dich selber. Oder kümmere dich um die anderen, nachdem du dich um dich selber gekümmert hast. Das bedeutet, bevor du von anderen das Gute verlangst, mach das Gute selber und versuch selber richtig zu machen und dann verlang das von den anderen. Aber sei nicht, der sagt dann, sei nicht von denjenigen, die anfangen, die anderen zu ändern und die anderen zu verbessern und er selber vergisst sich selber. Wal'iyadu billah. Das bedeutet, der verlangt von den anderen, mach das, tu das und sowas und er selber, der kümmert sich um sich selber nicht. Und das sehen wir heute sehr viel zwischen den Leuten. Sehr viel. Das wird, du siehst die Leute, der sagt, der macht das und der macht das und der macht das. Und du, was tust du? Was tust du? Lass mal diese Leute. Allah wird mit ihnen abrechnen. Und Allah wird mit dir abrechnen. Aber dass du die Leute gut machen willst und du selber nicht, das ist Katastrophe. Und dann sagt er, واشتغل بإصلاح باطنك. Das wird erstmal fang innerlich. Fang mal dich innerlich zu reinigen. Reinige dein Herz von den falschen, von den schlechten Eigenschaften wie Geiz, Neid, Angeberei, Augendienerei und Arroganz. Erstmal mach das bei dir, dass du diese Eigenschaften nicht hast. Und dann ist es wichtig auch, dass du äußerlich in Ordnung bist. Das bedeutet, innerlich ist am wichtigsten, weil wenn dein Herz in Ordnung ist, dann wirst du auch äußerlich in Ordnung sein. Und das Äußerliche, wenn das gut ist, es kann Zeichen sein, dass das Innerliche gut ist, aber nicht unbedingt. Es gibt Leute vielleicht, die Börte tragen oder Leute, die sozusagen in die Moscheen gehen, aber die sind nicht gut. Aber manche Leute machen Fehler, sagen, schau mal die Bärtigen, das hat nicht mit dem Bart zu tun. Das hat nicht mit dem Gebet zu tun, das hat nicht mit der Moschee zu tun. Das hat mit der Person zu tun. Das ist auch ein Fehler, was wir machen. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Problem hast mit einem Bruder, der hat Bart, dann sagst du, das sind die Bärtigen, die Muslime, ja? Was hat das damit zu tun? Das hat damit eigentlich nichts zu tun. Das hat mit der Person zu tun. Aber sei nicht von diesen Leuten, die Fehler bei den anderen sehen und die vergessen sich selber. Und wie manche heutzutage, der sagt dir, die Muslime, wir wollen, dass unsere Nation wieder zurückkehrt. Schau mal, was die Kuffar mit uns tun. Die Muslime, wir müssen uns einigen. Du sagst ihm, ach, betest du Friedgebet? Er sagt, eigentlich, das ist schwer für mich. Ja, wenn du Friedgebet beten kannst in der Gemeinschaft, dann kannst du reden noch. Aber du kannst dich nicht besiegen in einer Sache und du willst die Nation. Und das ist unser Hauptproblem heutzutage. Wir reden über Umma und Nation und wir haben noch nicht bei uns angefangen. Wir reden, wie wir die Muslimin ändern und die Lage der Welt ändern und wir haben unsere Lage nicht geändert. Einzelperson Möge Allah uns bewahren. Wenn du dich um dich selber gekümmert hast und du hast dein Herz gereinigt und du hast deine Äußerlichkeit geändert für Allah subhanahu wa ta'ala und du hast das nach Koran und Sunna gemacht, dann kannst du andere Dinge dann tun von diesem Wissen, was zusätzlich ist. Und passt auf, weil das zusätzliche Wissen, es gibt viele Leute, die das machen. Und sei nicht, und er gibt ein sehr schönes Beispiel, sei nicht von den Leuten, die unter ihren Klamotten Skorpione haben. Und wir wissen, ein Skorpion, der kann, wenn er sticht, dann kann er auch töten. Der hat unter seinem Gewand Skorpione und neben ihm ist jemanden, der hat Fliegen. Der will, dass die Fliegen von dem anderen weggehen, aber er selber, der hat Skorpione unter seiner Haut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bist du verrückt? Die Skorpione, die werden dich erstmal stechen und du wirst sterben. Erstmal musst du diese Skorpione wegmachen. Der meint, der Autor hier, in diesem Beispiel, dass wir sei nicht von den Leuten, die selber innerlich sehr Schlimmes haben, und anstatt, dass sie sich um solche Themen kümmern, dass sie keine schlechte Taten haben, die kümmern sich um die anderen, die Kleinigkeiten bei den anderen. Dann sagt er, und wenn du dich gereinigt hast, und wenn du deine Seele in Ordnung gebracht hast, und das ist sehr weit, der meint, das ist sehr schwer, dann kannst du auch andere Themen nehmen und schrittweise nehmen. Und dann sagt er, dann fang an mit dem Buch Allahs, mit dem Koran und mit der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lerne Koran und Sunna. Lerne Tafsir von Koran, Erklärung von Ayat von Koran. Was ist Nasuch und Mansuch, Annulation? Oder das bedeutet hier Aufhebung eines Urteils in dem Islam. Oder was ist Muhkam, Mutashabah, eindeutig, mehrdeutig? Und dann kannst du diese Sachen lernen. Und dann die sozusagen, barakallahu fikum, die Feinheiten in unserer Religion lernen. Und dann kannst du zum Beispiel diese, wir sagen, das ist wie ein Baum, das hat, barakallahu fikum, Zweige. Und die Zweige, die haben dann kleine Zweige und dann, wir fangen nicht bei den kleinen Zweigen erstmal an, sondern bei großen. Und wenn du richtig hast, wenn du die Wurzel hast, das ist Koran und Sunna, und wenn du den Baum hast, wenn du den Baum hast, dann kannst du bei anderen Ästen anfangen oder bei kleinen Zweigen in diesen Baum. Und er sagt dann, pass auf, dein Leben ist nicht so lang. Deshalb kümmere dich um die wichtigsten Sachen im Leben und nimm nicht nur ein Wissen, sondern nimm, barakallahu fikum, nimm in der Religion, was sehr wichtig für dich ist, in anderen Arten von Wissen, in anderen Arten von Wissen, du kannst nicht alles haben. Deshalb nimm, was für dich wichtig ist. Subhanallah. Das sind, barakallahu fikum, Wörter, die können mit Gold geschrieben werden, was der Autor, rahimahullah, gesagt hat. قال يعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنها وعجب بنفسه لانتفاع على كثير من نظرائه ولا يسلم من الرياء لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة كحسن اللفظ وحفظ النوادر وقد روي في الحديث أي الحديث ضعيف أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولكن هذا المعنى صحيح أول من تسعر به النار عالم كان يفعل ذلك رياء عالم ولكن كان يفعل رياء ما مو لله إنما حتى الناس يقولوا ما شاء الله جيد يتكلم جيد هذا الكلام يا أخوة المناظرة يعني الإنسان لما يناظر شو معنى المناظر يتناقش مع رجل آخر إما ليثبت أنه هو على الحق أو الآخر على الحق فقال إذا كانت المناظرة لقصد المغالبة والمباهات، يعني قصده هنا أنا بدي أغلبه وبدي أفرج الناس أنه أنا صح. فقال هذا لا يسلم صاحبها من كبر، عنده هذا كبر يعني تكبر، ويحتقر الآخرين لأنه يراهم تحته، وهو عجبان بنفسه لأنه هو يستطيع يعني يتكلم الآخرين وينهيهم، وفيه رياء لأنه قصده من المظاهرة، لأن القصد من المظاهرة من المناظرة عفوا، القصد منها أنه يعلم الناس أنا غلبت فلان وقضيت عليه، وحتى الناس يبدأوا يمدحوه، فلان ما شاء الله كلامك كان حلو، كلامك كان جميل. وهذا فيه للذين لا يفقهون أن الإنسان لما يذهب لله ليدعو إلى الإسلام ليس من أجل يمدحه الكفار أو يمدحه المسلمون، وأنا من أجل الدعوة، من أن يوصل كلام الله، وهذا هو الهدف، وهذا هو الهدف في الخروج بالتلفزيون والراديو، وليس كما يحب الناس، الناس يحبوا أنه أنت تحطم اللي أمامك، لا لا، الذي يريد رضا الله فقط يبلغ الدين وخلاص، بلغت الدين الحمد لله، رد الناس رضي ما رضي هذا أمرهم. قال فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة، يعني بده يتعلم شلون يتكلم الإنسان، شلون يتكلم مع الآخرين وكذا، ويتعلم شلون يتكلم بالألفاظ، وشلون يعني يحفظ نوادر بحيث يسكت اللي أمامه، يسأله سؤال خلاص يسكت، يقول والله ربح يا أخي هلك. فإذا كانت هذه المناظرة فلا، باب المناظرة يغلق باب الفائدة، المناظرة تغلق باب الفائدة خلاص، لأنه تصير يا غالب يا مغلوب. أما باب النصيحة أو النصيحة تفتح باب الفائدة، لما تنصح غير لما تناظر، ما يكون أمامي هذا وأنا أريد أفرجكم أنه غلط، بدي أسعى بكل شيء حتى غلط، ولكن لما أقول له لا يا أخي مسألة غير هيك، أنصحك في الله يا أخي، ممكن يستفاد مني. أما الأخيرة يا غالب يا مغلوب. Und er sagt dann weiter, barakallahu fikum, dass diese Streitdiskussionen, wie wir die Politiker heutzutage machen, dass wir dort ein Politiker hier von dieser Partei und ein Politiker von dieser Partei, und dann streiten sie und diskutieren sie und die machen ein Duell. Ja? Er sagt, diese Art im Wissen, diese Art im Wissen, das ist meistens, dass man die andere Seite besiegt. Und das führt dazu, dass man schlechten Charakter bekommt und schlechte Eigenschaften. Warum? Weil derjenige, der nur die anderen besiegen will, der hat eventuell Überheblichkeit. Und der sieht die anderen nichts vor ihm. Der sieht sich über den anderen. Und der ist stolz auf sich selber, weil er denkt, die anderen, die können mit ihm nicht reden. Und es gibt auch in diesem Zusammenhang Augendienerei, weil er das macht, damit die Zuschauer sagen, oh, mashallah, der hat viel Wissen. Und damit sie ihn loben und damit sie ihn bestätigen. Deshalb versucht er dann, Gutes zu sagen, damit die Leute nur ihn loben. Das ist nicht mehr für Allah. Damit er Lob von den anderen bekommt. Und der verliert sein Leben. Der verliert sein Leben, in zu lernen, wie er streiten kann im Wort und wie er diese Rhetorik haben kann. Und er lernt, wie man Rhetorik hat und wie man Wörter benutzt und was man genau benutzt. Und am Ende hat er nicht am letzten Tag. Am Ende hat er nicht. Und er hat hier ein Hadith gebracht, das ist schwach. أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع علمه. Das bedeutet, der Schlimmste, der am letzten Tag bestraft wird, ist ein Gelehrter, sein Wissen hat ihn nicht genützt. Sein Wissen hat ihn nicht genutzt. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Und hier sage ich etwas, barakallahu fikum, was wichtig ist. Und zwar, ihr müsst immer wissen, ein Duell oder Streit, Diskussion, damit man den anderen nur beweist, ich habe recht, ihr habt nicht recht, kann meistens verbunden sein mit Angeberei, Augendienerei und mit, barakallahu fikum, Überheblichkeit. Und das schließt die Tür von Al-Manfa'a, von Nutzen. Aber wenn du Nasiha machst und erklärst, dann machst du die Tür von Nutzen auf. Und das ist der Unterschied. Und das sage ich jetzt auch noch etwas, barakallahu fikum. Viele Leute denken, wenn man zum TV geht, da sagt man ja, vielleicht meinst du dich selber. Okay, ich meine mich selber. Ich bin zum TV gegangen. Aber ich bin zum TV gegangen, nicht um das hier zu bestätigen, was hier gesagt worden ist. Ich wollte nicht die anderen jetzt besiegen oder ich zeige, wir sind stark und wir haben... Nein, nein, nein. Ich wollte nur eins schaffen. Die Religion Allahs verkünden. Das ist unsere Religion. Wir glauben an einen einzigen Gott. Wir lieben alle Propheten. Der letzte Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wollen ins Paradies kommen. Habe ich das geschafft? Alhamdulillah. Ich habe meine Aufgabe gemacht. Es ist nicht meine Aufgabe, dass ich die anderen besiege oder dass ich die anderen bloßstelle oder dass ich die anderen kaputt mache. Aber viele Leute, weil die das nicht wissen, weil sie wenig Wissen im Islam haben, die denken, nein, wir müssen Rhetorik stark sein und wir müssen gut reden können, damit wir die anderen fertig machen. Wir wollen jemanden, der die anderen fertig macht in der Diskussion. Und dann? Du machst ihn fertig in der Diskussion, dann ist er mehr gegen dich, dann will er den Islam nicht mehr und er sucht Punkte, damit er gegen den Islam macht und nicht den Islam annimmt. Deshalb sollt ihr aufpassen, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Derjenige, der mit den anderen diskutiert, sollte diskutieren, damit er die Wahrheit erklärt und verkündigt. Mehr braucht er nicht. Aber wenn man lieber diskutiert, damit man zeigt, ich habe Recht, die anderen nicht, dann wird man diese Eigenschaften eventuell haben. Nicht unbedingt. Aber es kann sein, dass man in diese Streitdiskussionen oder Duelldiskussionen, dass man das hat. Und jeder kennt das von sich selbst. Wenn jemand zu dir kommt und der will mit dir diskutieren, der hat eine andere Meinung. Du versuchst mit allen Mitteln zu beweisen, ich habe Recht, du hast nicht Recht. Und hier könnte man überheblich sein. Und das ist sehr schlimm. Wissen, wenn man Wissen hat, dann sollte man bescheiden sein. Aber wenn man nicht bescheiden ist, da hat man nicht das richtige Wissen. Aqul barakallahu fikum kalima akhira. Al-ilmu yuwallidu at-tawadu'. والذي يعلم ولا يتواضع فهذا ما استفاد من علمه شيئا اي والله والله هذا ما استفاد من علم لانه العلم يولد التواضع كل ما تتعلم كلما تتواضع وكلما تضع جناحك للمؤمنين بغض النظر في ناس تفعل ما يهمنا انت تتعامل مع ربك ليس مع الناس من ذاك ياس جفيل لو تدش ليش تماخن سوفس نين دو هندلس مت الله دو هندلس ليش مت دمنشن Dein Verhalten ist zu Allah. Deine Sache ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man richtiges Wissen hat, dann wird man bescheidener, nicht arroganter. Und wenn man arrogant wird, dann hat man nicht das richtige Wissen. Weil das richtige Wissen dazu beiträgt, dass man bescheiden ist. Dass man vor seinen Brüdern und Schwestern und sowas von Muslimen, dass er gut für diese Leute sind. Da sagt man, aber es gibt Leute, die das nicht verstehen und die machen gegen uns. Manchmal sagen wir das, wenn wir auch genervt sind. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Du sollst handeln, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und wenn jemand schlecht gemacht hat, darfst du nicht das Schlechte mit Schlechtem erwidern. Wenn ein Insan akhta ma'ak, ma turji' al-khata bil-khata. Wenn ein Insan akhta, ma turji' al-khata bil-khata. Wa innama urji' al-khata bi-dinillah. Maza yaqul dinna? Jemand hat mit dir Fehler, dann darfst du nicht diesen Fehler mit Fehler erwidern, sondern schau mal, was unsere Religion dazu sagt. Was der Prophet sagt, was der Koran, was im Koran steht. So hat man das richtige Wissen verwendet in diesem Leben. Aber wenn man Wissen hat in der Religion und das verwendet man das nicht, dann hat man keinen Nutzen davon. Und wir wissen das Hadith, wir kennen das Hadith. Der Erste, der in die Hölle kommen wird, damit die Hölle sozusagen ihn aufnimmt mit ihrem Feuer, mit Jahannam, ist derjenige, der Wissen verbreitet hat, aber mit Augendienerei, mit Angeben. Er hat Riya gemacht. Der hat das nicht für Allah gemacht, sondern der hat das damit, die Leute sagen, gut, mashallah, der ist super, der ist gut. Und wenn die Leute ihm sagen, du bist gut, du bist in Ordnung, dann fühlt er sich bestätigt. Aber wenn jemand ihm sagt, das finde ich nicht, dann hat er was im Herzen. Und jeder von uns muss sein Herz hier erstmal säubern und reinigen. Ja, الكثير من الأخوة إذا قلت له هذا غلط ما قلبه تجيه هيك قوية. يعني مثلا واحد بيظن حاله أنه عنده علوم بيظن حاله كذا وكذا وكذا إلى آخره، أو إنسان مثلا عموما يظن أنه الناس ستحترمه وكذا وهي، فلا تحترمه مثلا الناس، تجيه قوية. قال الشافعي في هذا: العالم إذا أراد مدح الناس لعلمه فهذا لا ما تعلم إخلاصا وإنما تعلم رياء، أنه يريد مدح الناس. أما العالم هو الذي يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة ويعلم الناس الدين، مدحوه طعنوا فيه فعلوا ما فعلوا، هذا لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.